Jetzt wollen wir mal gucken, geht das los mit der Führung. Herrschaften, ist hier noch irgendjemand, den ich nicht abgerissen habe? Was? Ja, nun komm, hier sind 28 Mann gezählt, aber bloß 27 Abrisse da. Ja, also muss doch einer bei sein, der der Eintrittskarte nicht ordnungsgemäß hier, da, nicht wahr? Und ich meine, fordere ich von den Betreffenden letztmalig gutartig hier kein Menkenke machen, sondern eine Karte anständig vorzeigen, wie sie gehört. Junge, das habe ich nämlich gerne. Kommen Sie hier angetanzt in Ihre Luxusbusse? Sie wollen mit Ihren Quadratlatschen den geheiligten Boden betreten, wo sonst nur Fürsten und Grafen mit ihren blaublütigen Füßen zugange waren. Ja, und dennoch unser Arm um Abriss bescheißen. Ist so wahr. Na, ich sag doch noch mal in allerletzter Freundlichkeit. Bevor dass der Abriss nicht da ist, geht die Führung nicht los. Da werden Sie schon sehen, was Sie davon haben. Ja, gucken Sie mich nicht so an wie ein Auto. Gucken Sie sich lieber in der Hosentasche, wo die Karten sind. Was ist? Ja, da haben wir ja den. Was ist vergessen? Ja, Junge, sind Sie froh, dass ich keine Meldung mache? Wenn ich als Führer nicht auch hinten Augen hätte, was meinen Sie, was wir dann von Schloss noch zeigen könnten? Leere Zimmer, sonst nix. Alles wegen Ihrer Vergesslichkeit. Naja, also komm jetzt los aus. Herrschaften, bitte mir zu folgen. Rauchen, Kleinkinder und Hunde sind zu unterlassen. Nicht hinsetzen, nichts anfassen und keine Örtlichkeiten ohne mich aufsuchen. Wie Sie sicher schon am Wegweiser der Autobahn erkannt haben, befinden Sie sich hier oben auf Burg Hohensauf aus, welche noch heute im Besitze der gräflichen Familie ist. Diese wurde 1421 von Graf Heinrich von Hohensauf aus auf der Spitze eines Berges gegründet zum Schutze der Feinde. Und 100 Jahre später, 1518, war sie schon zum ersten Male völlig abgebrannt. Also nicht die Familie, sondern der Burg, nicht? Das ist ja klar. Von den ursprünglichen Gebäuden ist heute nur noch der alte Burggraben erhalten, welchen man aber nicht mehr gucken kann, weil der Amis 45 zugeschüttet haben. Wie das Schloss vorübergehend Divisionsstab war, nicht, wollten sie mit ihrer Jebs nicht dauernd von der Zugblöcke plumpsen, nicht, diese Waschlappen. Nicht, und da haben sie das, wie gesagt. Heute enthält das Schloss eine der bedeutendsten Gemäldesammlungen der gräflichen Familie, die in einem Salzbergwerke geschlummert hat, bis das der deutsche Adel nach dem Kriege wieder aufatmen konnte. So, wir betreten nun die sogenannte Trophäenhalle, nicht wie Sie da, bitteschön, nicht an der Wände selber sehen. Alle diese Geweihe gehörten einst lebendige Tiere an, die in der waldreichen Burg ihrem Unwesen trieben. Nicht, und rechts in der Mitte, jo, dieser ganz dicke Knochen da, ist der berühmte 27-Ender, der noch auf der Yachtausstellung in Düsseldorf 1955 mit einem Ehrenpreis, nicht zuteil gebracht wurde. Das Geweih drückt durch die Größe der Hörner die Männlichkeit des Hirsches aus. Also können Sie vorstellen, nicht, was das für ein Bulle gewesen ist. Wie alle diese Hörner haben sich die Grafen mit den Geschlechtern der Hohensauf aus selber verdient. Denn im Gegensatz zur heutigen Tiefkühlkost schoss man sich früher ja sein Mittagessen persönlich. Die Vitrine in der Mitte des Saales, ja, jo, da wo jetzt der alte Opa da so gerade gegen anlehnt, nicht diese Glaskiste da, zeigt eine Sammlung von germanischen Speer- und Pfeilspitzen der Steinzeit. Nicht, die bei den Ausschachtungsarbeiten für den Tank unserer Ölheizung zufällig in Burghof gefunden wurde. Früher enthielt die Vitrine die Gräfin Maria Helene von Hohensauf aus, die jahrhundertelang die Angewohnheit hatte, nicht zum Verwesen, sondern in volle Schönheit hier, Ich meine, das hat man ja viel in bessere Verhältnisse. Nicht? Vor allem auf den Schlösser. Nicht? Gibt es ja viele Geschichten auch von Könige, dass die durch geheimnisvolle Kräfte der Natur einfach nicht zum Kaputtkriegen sind. Nicht dieser Erdmachmatismus, den Tischerrücken, nicht? Das hängt da wohl auch alles mit zusammen. Jedenfalls der Maria Helene. Nicht, über 300 Jahre hat die hier friedlich gelegen, nicht, oder geschlummert, kann man direkt sagen, wie dieser eine mit dem vergifteten Apfel, nicht, dem Witzchen und die sieben Zwerge. Wie Milch und Blut sollen ihre Wangen noch geglänzt haben. Nicht, oder auch wie dieser Lenin, nicht, dieser Oberrusse. Ja, bitte, der Mann, der hält sich doch auf eine Weise, da hat man sie direkt frech. Wie macht er das bloß? Ja, sein Kollege, nicht Stalin? Nicht? Ja, den können sie doch lange schon nicht mehr vorzeigen. Nicht? Haben sie da eingebuddelt. Naja, jedenfalls unser Marie Helene, da ging das 300 Jahre gut mit. Bloß wie die Amis herkamen, 45, nicht? Da haben die in diesem Saal hier immer ihre Partys gefeiert und wollten sie den Dame wohl nicht beihaben. Die waren ja damals noch ganz fies für die Deutschen. Und haben sie der Gräfin oben unterm Dach in so eine Gesindekammer abgestellt. Nicht? Und da ist es schlecht geworden. Nicht? Von einem Tag auf den anderen schmolz sie dahin wie ein Camembert unter der Sonne und lohnte sich nicht mehr, so aufzuheben. Übrigens, die Vitrine ist original aus der Zeit. Damit, Herrschaften, ist der Trophäensaal zu Ende. Bitte mir zu folgen. Wir betreten nun das sogenannte Erkerzimmer. Dieses wurde im Zuge der Renovierungsarbeiten nach dem 9. Brande 1922 mit einer schönen Holztäfelung tapeziert. Nicht? Da können Sie gucken. Wozu in den gräflichen Wäldern sieben deutsche Eichen ihr Lebenslicht ausblasen mussten. Die Täfelung ist bis auf den heutigen Tag unverändert erhalten. Im 18. Jahrhundert wurde dieses Zimmer von der Tänzerin Christine Pofloczek bewohnt, die als Geliebte des Grafen Wilhelm von Hohensauf aus auf der Burg beschäftigt war. Im Kamin da zur Linken war damals eine geheime Wendeltreppe eingebaut, die unmittelbar im Zimmer des Grafen endete. Ich konnte sie immer so ganz stickum bei ihm auf dem Boden. Naja, das heißt, wenn Feuer an war, nicht, war schon nicht mehr so angenehm. Ist ihr wahrscheinlich aber ganz schön warm geworden an den Füßen. Ich musste vielleicht auch husten, wegen dem Qualm alles. Und sank sie ihn manchmal aber ganz schön geräuchert in der Arme. Nun, eines Tages wollte die Gattin Wilhelms, die Gräfin Elfriede von Hohensauf aus, an ihre Nebenbuhlerin rächen. Nicht vielleicht, dass die Weiber Knies miteinander hatten, nicht, oder dass Eifersucht ihrem Busen da am Wackeln brachte, ich weiß es nicht. Jedenfalls ließ sie, wie der Graf mit seiner Mätresse im Walde zugange war und den edlen Weidwerk huldigte, da ließ sie von einem ergebenen Bediensteten, Jakob hieß der und ist angeblich der Vater des Grafen Ludwig von Hohensauf aus, der musste jede Treppenstufe von unten rostige Nägel durchkloppen, für dass die Spitzen schön rausguckten und die Pofloczek anständig pieksen sollten. Ja, nur den Abend ausgerechnet war Graf Wilhelm wohl erst von der Yacht etwas ermattet gewesen und hatte seine Geliebte mitgeteilt, sie sollte heute lieber nicht bei ihm raufsteigen, die Wendeltreppe. Nicht, aber dann änderte er seine Kalkulation und kam persönlich von oben runter, worauf die rostigen Nägel in die gräflichen Beine eindrangen. Junge, können Sie vorstellen, was da los war? Mein lieber Scholli, der soll aber nach Mama und Papa geschrien haben, den gejault wie seinen eigenen Jachthund. Na, hierauf wurde der getreue Jakob die Rübe ein Kopf kürzer gemacht und die Wendeltreppe abgerissen, weshalb sie auch heute nicht mehr zum Sehen ist. Damit beenden wir das Erkerzimmer. Bitte mir zu folgen. So, Wir betreten nun den sogenannten Rembrandt-Salon, welcher sein Name von den gleichnamigen holländischen Maler weckert. Hier befinden wir uns im Herzstück der gräflichen Gemäldesammlung. An der Wand rechts, da wo jetzt dieser helle Flecken ist, war einst ein berühmter Rubens aufgehangen, welcher in unbekleideten Zustand eine Dame gemalt hatte, wie sie gerade die Füße wäscht. Das heißt nicht wäscht, das wäre ja unappetitlich, sondern tunkt sie dem Mauken so im Wasser rein, aber ehrlich, also mit einer unnachahmlichen Gebärde. Allerdings wirkte diese Dame, wo wir sagen, recht gut genährt. Die war wirklich anständig beieinander, dass man schön erkennen konnte, wo vorne und hinten ist. Ich habe immer so geschätzt, rein privat natürlich, dachte ich also, so 240, 250 Pfund brachte die aber bestimmt mit auf der Waage. Weshalb sie auch auf eine Schweizer Kunstaktion von einem amerikanischen Büchsenfleischmagneten für $180,000 hat er die eingesackt. Kann man sehen, was ein Liebhaber von so einer Weiber da ausspucken kann. Links daneben sehen Sie Rembrandt van Rijn, jugendliches Selbstbildnis, ein echtes Ölgemälde, 61 x 52 cm groß. Dieses Bild ist so berühmt, dass das Original davon in diese ganz bekannte Uffizien hängt, wo es alljährlich Millionen von Touristen seine Reverenz erweist. An der gegenüberliegenden Seite ein unbekannter Meister, Leder mit den Schwanen, der ist da gerade bei, und zwar im frühen 18. Jahrhundert. Der Schwan, der ist ja nur ein Ersatz für den, wie soll man sagen, also für die Griechen ihren Götterchef, der Zeus, der das ja liebte. Immer wenn er was vorhatte, verwandelte der sich in andere Leute. In unserem Fall auch schon mal in Wasservögel. Was jetzt genau auf diesem Bilde hier da passiert, also ich weiß es, muss aber mit Rücksicht auf die anwesende Jugendliche leider darauf verzichten. Nun bitte ich, die bereitliegende Filzlatschen reinzutreten, und zwar vollständig. Kreppsohlen ist keine Ausrede mehr. Sicher, wurde früher seitens von der Schlossverwaltung anerkannt, auch Po-Krepp, aber seitdem, dass wir hier versiegelt haben mit 3 Jahre Garantie, da besteht die Firma darauf, dass niemand hier mit eigenen Füßen besichtigt, sonst kommen die für keinen Kratzer auf. Und noch was, Herrschaften, namens des jetzigen Chefs des Hauses, Graf Heiko von Hohensauf aus, bitte ich herzlich drum, das Rutschen und Schlittern zum Unterlassen. Jetzt gucken Sie traurig, aber erst die Tage, nicht vor 6 Wochen vielleicht. Da hatte ich hier auch eine Oma in der Gruppe, die war bestimmt auch, Junge, die war noch älter wie die Dame hier vorne. War noch viel wackeliger wie sie. Aber wie die den Latschen an den Beinen hatte, da kriegte die auf einmal Gefühle wie Marika Kilius und segelte aber mit erhobenen Krückmann mitten in ein venezianischer Spiegel rein. Sicher, die Dame konnte genäht werden, bis auf den komplizierten Oberschenkelhals. Da wird wohl nichts mehr geraten. Aber der Spiegelherrschaften, der war doch endgültig in den Wicken. Was sie hier mit ihrer persönlichen Knochen da veranstalten, geht mich nichts an. Aber bedenken Sie, dass diese ganze künstliche Werte der Menschheit hier auf immer in Eimer gehen, wenn sie nicht anständig benehmen tun. Also, wir rutschen jetzt im sogenannten Kristallkabinett. Bitte mir zu folgen. Sind Sie alle nachgekommen? Wenn Sie hier an der Decke gucken, können Sie sehen, wie Sie Kopf stehen. Denn die ganze Stube ist ein einziger Spiegel ringsum. Weshalb Sie aus naheliegenden Gründen auch von der amerikanischen Besatzungsmacht für diese sechs Orgien verwendet wurde. Unter Beteiligung der weiblichen Dorfjugend. In Gegenwart von Neger. Das muss man vorstellen. Im Rahmen des Lastenausgleichs wurden einige Spiegelflächen neu ersetzt, die der Behandlung der Siegerkräfte nicht gewachsen waren. Denn im Keller der Burg befindet sich noch die sogenannte Folterkammer, die von der glühenden Zange bis zur eisernen Jungfrau alles enthält, was das Herz begehrt. Da dieses Gelass aber zur Zeit der gräflichen Familie als Hobbyraum dient, wird von einer Besichtigung Abstand gehalten, nicht? Oder gebeten. Ne? Naja, ist ja auch vielleicht zu grausam, nicht? Wer nicht so ganz starke Nerven hat, nicht? Das wäre ja schade. So, ich bitte jetzt, die Filzlatschen persönlich und paarweise abzugeben und in Pfeilrichtung den Ausgange zuzustreben. Nicht vor Ihrer Weiterfahrt wollen Sie gefälligst die Speisekarte unseres Burgcafés reichhaltig beachten, Postkarten und Andenken auch am Einlass sowie an der gräflichen Toilette. Nicht, wir würden uns freuen, Ihre Ehre recht bald wieder zum Besuche. Warte, wissen Sie ja Bescheid. Nicht? Und dann, also, gute Reise, nicht? Viel Spaß noch in Urlaub, links sind wir zu. Und dann, also, bis die Tage.